Die fünf Menschen, die man, die fünf Menschen, die im Himmel begegnen. Ja. Du singst halt falsch. Ich kann den Text halt nicht. Good boy. Good boy. Good boy. Good girl. Maybe we have to catch the driver. Like, if it doesn't feel like love or joy or peace or kindness, I don't want it. I don't even want it. Willst du noch mehr ungesund? Ich hab noch mehr Süßigkeiten. Ich will die loswerden. Was für ein schöner Zufall, dass wir wieder im gleichen Zug sitzen. Sind wir vollständig? Wo ist mein Sohn? Was sind denn das für Menschen? Das ist unmenschlich, sowas. Alles wegen mir. Alles wegen mir. Eine Mischung. Du hast nie angerufen. Ich lade dich nicht ein. Weinen hilft ja auch nicht. Weinen, das kann jeder. Bestehen, das kann nicht jeder. Ich überhole dich. Als Fleischermeister musst du über den Marktplatz rennen. Mein Fehler. Ich kann den Text halt nicht. Ich kann den Text halt nicht. Ich kann den Text halt nicht. Du spielst, wie du willst. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Mit Dezember. Ich kann nicht mit Januar anfangen. Das ist unlogisch. herein. Herein. Herein. Herein. Herein. Herein.